Deutschlandfunk Soundcheck. Hier ist immer noch der Soundcheck im Deutschlandfunk. Im Studio ist heute Günther Jansen. Und unser Thema bleibt im Schatten der Beatles, die fatale Geschichte der englischen Band Badfinger. Und so langsam müssen wir mal zu den Dingen kommen, die alles andere als glücklich liefen. Und hier könnte man die gesamte finanzielle, vertragliche, geschäftliche Situation nennen. Und zwar in allen Stadien ihrer Karriere, die ja einige Hits hervorbrachte. Eben zum Beispiel Day After Day, unüberhörbar, am Gitarrensound hört man es am deutlichsten, produziert von George Harrison. Also das Geschäftliche. Ganz grob kann man sagen, Badfinger und vorher schon die Ivies hatten zwei Manager. Einmal war da der alte Haudegen Bill Collins ab 1966. Der hatte ihnen die Verbindung zu Apple verschafft, also eigentlich ein verdienstvoller Mann, auch eine Art großer Bruder, fast Vaterfigur, der sie aber oft auch ein bisschen gängelte und der gruppenintern eher der walisischen Swansea-Fraktion zugeneigt war, also Gibbons und Ham, und weniger für die beiden Liverpooler übrig hatte. Evans und besonders Molland, der mochte ihn überhaupt nicht, beziehungsweise Collins mochte Molland überhaupt nicht. Und Molland stand dann in den Folgejahren auch mehr und mehr unter dem Einfluss seiner Frau und möchte gern Managerin Cassie. Die wollte also nicht nur geschäftlich, sondern auch inhaltlich, künstlerisch auf die Band Einfluss nehmen und sowas geht ja meistens schief. Und zu Bill Collins betrat 1970 auch noch der amerikanische Geschäftsmann Stan Polley die Bühne. Er sollte sich um die internationalen Einkommen kümmern, baute im Laufe der Jahre aber ein immer komplizierteres Geflecht von Firmen, Unterfirmen, Scheinfirmen auf, dass am Ende so gut wie alle Badfinger-Einnahmen versickerten. Und das waren ja nicht wenige, aus Plattenverkäufen und aus den Urhebertantiemen. Wenn man das alles in einschlägigen Büchern und Artikeln über Badfinger liest, kann einem fast schlecht, fast schwindelig werden. Hunderttausende von Dollar kamen nicht bei Badfinger-Musiker an, sondern wurden mit krimineller Energie umgeleitet. So you've been gone for just a week. It makes me feel so sad to speak. Baby, come back. I miss you. Just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Well, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. I had you there, then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. Just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Oh. Das war jetzt die original Badfinger-Version von Without You aus ihrem Album No Dice. Das hatte Nilsson gehört und dann ausgesucht für seinen Riesenhit. Alleine die Kompositionsrechte hierzu hätten Pete Ham und Tom Evans ein jährliches Einkommen von jeweils mehreren hunderttausend Euro, Pfund, Dollar oder was auch immer garantieren müssen. Aber ihr neuer Manager und Finanzberater Stan Polley verrechnete diese potenziellen Einkünfte mit anderen Geschäften zum vermeintlichen Nutzen aller, aber letztendlich nur zu seinem eigenen ergaunerten Vorteil. Und mehrere rechtliche Anstrengungen konnten ihn später über viele Jahre nicht dazu bewegen, beziehungsweise vermochten nicht, ihm dieses Geld wegzunehmen. Inzwischen war es auf seine Frau überschrieben worden, beziehungsweise war irgendwo versickert, nur nicht beim Songwriter Pete Ham angekommen, der sich beim Essen gehen manchmal Geld von Kollegen leihen musste. Und die waren natürlich fassungslos. Was? Das ist der, der Without You geschrieben hat? Der müsste doch steinreich sein. Aber denkste, bis Mitte 1973 erhielt er einen monatlichen Scheck von Polley über 500 Pfund, danach 600 Pfund. Aber innerhalb der Band gab es keine einheitliche Meinung über Polley und seine Machenschaften, was natürlich dessen Stellung gegenüber den Musikern nur stärkte. Aber zurück zur Musik. Knapp 12 Minuten Badfinger in Concert, aufgenommen 1972 von der englischen BBC, zunächst ein akustisches Joey Mullen-Stück, danach eine Coverversion von Traffic's Feeling All Right. Places all around staring, seen the breaking of the souvenir in a brightness I can feel surrounding. It's the first time I've felt it for years. Sweet Tuesday morning came and you smiled. Love is the answer you gave me. Places all around astounding. Seen the breaking of the souvenir in the brightness I can feel surrounding. It's the first time I've felt it for years. Sweet Tuesday morning came on your smile. Love is the answer you gave me. Thank you. Live aufgenommen bei einem Konzert in London Mitte 1972 und das zeigt auch den musikalischen Zwiespalt, in dem sich Badfinger befanden. Sie wollten ja nicht nur die Singles-Band sein, deren Lieder immer wieder mit denen der Beatles verglichen wurden, sondern wollten improvisieren, rocken, kann man fast sagen, aber ob dazu das Spielen von Coverversionen wirklich nützt, das erscheint mir auch in der Rückschau sehr fraglich. Eine Identität als Band bzw. Liveband ist auf Dauer so nicht herstellbar. Denn diese Art eben gehört eher progressive Musik, improvisierte, freiere, konnten Anfang der 70er Jahre andere Bands doch viel besser. Und so hingen Badfinger irgendwo zwischen allen Stühlen. Nach dem Konzert wurden sie wie immer auf ihre Verbindung zu den Beatles angesprochen und im Konzert vermieden sie Come and Get It zu spielen, weil sie sich doch endlich mal vom Schatten McCartneys befreien wollten. Das konnte gar nicht gut gehen. Die Band schien rumzueiern. Und dann gab es zwischendurch doch immer wieder solche Singles-Perlen wie dieses Baby Blue. So long. eyes, I sympathize with you. Baby Blue, produziert von Todd Rundgren, noch bei Apple, danach Lonely You. Vom ersten Album beim neuen Label Warner Brothers, es hieß einfach Badfinger. Das erschien nur einen Monat nach dem letzten Apple-Album, also Ende 73, Anfang 74. Nach 2 Jahren Pause gab es auf einmal praktisch zeitgleich 2 neue Badfinger-Alben. Das steigerte nur die allgemeine Konfusion und beide Alben gingen sozusagen unter. Das fehlende Geld sprach ich schon an und nun kamen vermehrt auch noch persönliche Spannungen innerhalb der Band dazu. Badfinger drifteten so langsam aber sicher auseinander. Shining, giving us warmth, see the children smiling, just the reflections of love around their heart. Oh, oh, oh, just a start. Oh, children smiling, just the reflections of love around their hearts. Get out of here. Man who feels the space begins to need the wall. Gotta be others near. Maybe someone fills the space behind the ball. Maybe not at all. Maybe not. Baby, a man gets wise to running round in circles. He ain't got no choice. Only the fool survives. Running round in circles, trying to make some noise. Got no choice. He's got no choice. While I learn to live without faith, learn to feed my soul, I can learn the chords to right place, hang on to my own. Im Laufe dieser Sendung war schon mehrfach von Pete Ham und Tom Evans als Hauptsongschreiber bei Badfinger die Rede, aber auch Joey Molland trug seinen Teil bei, war öfter auch unzufrieden, dass seine Lieder nicht so offensiv präsentiert wurden als Singles oder Albumopener. Wie auch immer, drei Molland-Stücke hintereinander nach Icicles vom letzten Apples-Album Ass, eben Got to Get Out of Here, vom zweiten Warner Brothers Album Wish You Were Here. Eine Art Themensong war das, denn auch Molland war unzufrieden mit der ganzen Situation. Ständig auf Tour, dann wieder ins Studio und alles für wenig Geld. Denn Polly kontrollierte ab 73, 74 praktisch alle Einkünfte und war nur darauf bedacht, sein Geld abzuzweigen. Und bei all dem ging die künstlerische Integrität von Badfinger praktisch den Bach runter. So war es zum Beispiel ihm, Polly, zu verdanken, dass dieses zweite Warner Brothers Album, also Wish You Were Here, nicht eine Art Neuanfang für Badfinger wurde, was es durchaus hätte sein können, denn es bekam endlich mal wieder gute Besprechung Also dieses gute Album wurde nach nur einem Monat vom Markt genommen. Es existierte danach überhaupt nicht mehr, weil sich die Warner-Leute von Polly über den Tisch gezogen fühlten. Ich habe jetzt schon so oft und mehrfach über diese dubiosen Polly-Machenschaften erwähnt. Könnte das auch noch weiter fortsetzen, aber lieber noch ein Joe Morland-Song. I Can Love You. 1974 nahm Badfinger noch die Stücke eines geplanten, aber nie offiziell erschienenen dritten Warner Brothers Albums auf, Head First der Titel. Und zu den Liedern gehört auch dieses Hey Mr. Manager, eine wenigstens in einem Song offene Auseinandersetzung mit Stan Pollys Lügen und leeren Versprechungen. Aber es war eh zu spät. Anfang 1975 löste Warner den Vertrag auf. Es gab keine Touren mehr, keine neuen Platten. Das Geld war weg und Pete Tam völlig am Ende. Am 23. April 1975 erhängte er sich in seiner Garage. Auf dem Abschiedszettel stand als Postskriptum unter anderem: Stan Polley ist ein seelenloser Bastard. Oh, I'm sorry, but it's time to move away. Though inside my heart I really want to stay. Believe the love we have is so sincere. You know the gift you have will always be. You're the apple of my eye. You're the apple of my heart. But now the time has come to part. Stand. Though we never meant to bite the loving hand. And now the time has come to walk alone. We were the children, now we're overgrown. You're the apple of my eye. You're the apple of my heart. But now the time has come to part. In den Jahren nach Pete Hams Selbstmord im April 1975 versuchten Tom Evans und Joey Molland ein paar Mal, die Gruppe wieder zu beleben. Es gab sogar noch neue Studioaufnahmen, neue Konzerte, neue Bandmitglieder, aber die Zeit für Badfinger war endgültig vorbei. Was Ende der 60er mal als hoffnungsvolle Band im Umfeld der Beatles begann, endete im mehrfachen Fiasko. 8 Jahre nach Hams Tod nahm sich auch sein Freund Tom Evans das Leben. Am 19. November 1983 erhängte er sich in seinem Garten, auch er fertig, am Ende verzweifelt, pleite, betrogen, respektlos behandelt. Die Badfinger-Geschichte ist wirklich traurig und sie verletzt mehr als das gesunde Empfinden für Gerechtigkeit. Denn dass im Musikgeschäft gelogen und betrogen wird, das kann man sich vorstellen. Aber dass es so dermaßen drastisch geschieht wie bei Pete Ham und Tom Evans von Badfinger und dass die dann nicht so abgebrüht sind und das alles leicht wegstecken können. Das war der Soundcheck für heute. Im Studio war Günther Jansen. Ich wünsche eine gute Nacht. I told myself my life would be my own, and I'd leave the place where sunshine never shone. For my life's too short for waiting. When I see the rising sun, then I know again that I must. Carry on, carry on, carry on.